Die heutigen Leute, die sind so gescheit und schuld daran ist nur das Quiz. Wenn einer was weiß, gleich kriegt er einen Preis und wenn's nur ein Waschpulver ist. Einst hat man durch Lernen sein Wissen erreicht. Heute sitzt man beim Quiz und da hat man's halt leicht. Was ich als nicht gewusst hab, trotz ehrlichstem Fleiß, das weiß ich erst jetzt, wo ich's weiß. Ich habe stets geglaubt, dass Markus Platz ein Name ist und hätt geschworen, dass die Eroica eine Dame ist. Ich hab vor 14 Tagen gewettet noch auf Ehre, dass Botticelli eine Automarke wäre. Ich habe kürzlich erst gestritten mit dem Kaufmannssohn. Das Tier, das seine Farbe wechselt, heißt Pygmalion. Wenn ich heute plötzlich alles unterscheiden kann, sind nur die Quizentungen schuld daran. Ich war der Meinung, dass ein Tierarzt ein Veteraner ist, dagegen ein Veterinär ein Mann ist, der kein Fleisch genießt. Ich habe stets gesagt, ein Kasus ist ein Käse und eine Polin wäre eine Bolognese. Ich hab behauptet, dass ein Bumerang zum Wohnen gehört. Und wenn ein Bungalow man wegwirft, dass er wiederkehrt. Wenn ich heut plötzlich alles unterscheiden kann, sind nur die Quizentungen schuld daran. Ich hab geglaubt, wenn einer fromm ist, ist der Paradox. Und dass ein Boxkampf mit Musik ist eine Musikbox. Ich schwor, dass Konjunktur so eine Art Bilanz ist und dachte, dass der Kollaps ein moderner Tanz ist. Ich habe stets geglaubt, ein Fundamt ist ein Fundament. Und wenn mir einer imponiert, dann ist er impotent. Wenn ich heute plötzlich alles unterscheiden kann, sind nur die Quizentungen schuld daran.